Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich außerordentlich auf dieses Gespräch, denn heute bin ich in einer anderen Position. Heute stelle ich mich all den Fragen zur Göttlichkeit und das Besondere an diesem Gespräch ist, dass mir diese Fragen von meiner ältesten Tochter Laura gestellt werden. Schön, dass du hier bist, Laura. Ich freue mich auch. Super aufregend. Ja, genau. Laura steht stellvertretend für ihre Geschwister, für die vier Kinder, die das Licht der Welt erblicken durften, aber auch für die fünf Kinder, denen ich das Leben nicht schenken durfte. Sie ist sozusagen diejenige, die mich in- und auswendig kennt, der ich nichts vormachen kann und die ganz sicher die Fragen stellen wird, die in die Tiefe gehen. Insofern, es wird spannend für mich, aber auch für euch, denn wir haben dieses Gespräch nicht geplant. Das ist auch Teil des göttlichen Bewusstseins, dass ich gerne Dinge fließen lasse, dass ich das auf mich zukommen lasse, was kommen möchte. Insofern, es wird spannend heute. Vielleicht wird es auch emotional, wir lassen uns überraschen. So, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt gebe ich das Wort ab an Laura. Hallo. Ja, danke, dass ich das Gespräch mit dir führen darf. Ich bin wirklich gerührt, dass du mich, also als du mich gefragt hast, und bin auch sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Fangen wir doch direkt mal an zu dem Kongress. Als du mir nämlich davon das erste Mal erzählt hast und dann auch den Titel Göttlichkeit im Alltag gesagt hast, dachte ich mir zuallererst, wie sie denn jetzt darauf gekommen. Also irgendwie klar, eine Verbundenheit. Oder ich weiß deinen Weg die letzten zwei Jahre, was alles passiert ist. Aber mein Interesse, meine Neugierde war wirklich Göttlichkeit im Alltag. Wie bist du darauf gekommen? Also gerade auch mit Göttlichkeit, da denkt man vielleicht an Eingebung oder eine Erscheinung. Also ja, wie war das denn? Ja, also das ist schon sehr, sehr interessant und das ist eigentlich auch schon so ein Teil meines göttlichen oder bewussten Alltags. Ich habe ja vor drei Jahren mein Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, das hast du ja mitbekommen. Und ein großer Teil dieser Veränderung war eben auch, dass ich angefangen habe zu meditieren. Und ich habe Anfang des Jahres eben auch morgens mal wieder meditiert. Ich hatte gerade meinen ersten Online-Kurs online gebracht und hatte mir eigentlich vorgenommen, Ruhepause zu machen und dachte, ach, endlich habe ich jetzt die Arbeit sozusagen von mir oder ist die Arbeit von mir gefallen und ich kann mich ein bisschen entspannen. Und ich meditierte morgens und in der Meditation kam mir auf einmal der Begriff Göttlichkeit im Alltag. Und ich bin dann aus der Meditation, als sie beendet war, rausgegangen und dachte mir die ganze Zeit, was sollte das denn oder was ist denn das für ein Zeichen? Ja, Göttlichkeit im Alltag. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mit Göttlichkeit eben auch nicht so wahnsinnig viel verbunden, außer Religion. Und mit Religion, weißt du, habe ich nicht so wahnsinnig viel am Hut in den letzten Jahren gehabt. Und irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen. Also immer wieder schwirrte dieser Begriff in meinem Kopf rum. Und es hatten in meinem Umfeld viele Bekannte begonnen, Online-Kongresse zu starten. Und irgendwann, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag kam mir irgendwie so die Idee, okay, das wird mein Kongress. Und dann kam aber wieder so mein Verstand rein und sagte, nee, Kongress geht gar nicht, weil das kannst du ja überhaupt nicht. Ja? Ich habe ja ziemlich viele Technikblockaden, wie du weißt. Und bisher war das immer so, dass du mir da helfen musstest. Und dann dachte ich mir so, nee, also Kongress, wie soll das gehen? Aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und gedacht, okay, Göttlichkeit, was ist Göttlichkeit? Und dann fiel mir ein Buch ein oder ein Buchtitel. Das Buch hat uns unsere gemeinsame Freundin Christin oder hat mir unsere gemeinsame Freundin Christin vor, ich glaube, 10 Jahren geschenkt. Nämlich das Buch von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Und damals habe ich das Buch von Christine wahrgenommen, habe reingelesen, habe gedacht, nee, da verstehe ich gar nichts. Das ist irgendwie nichts für mich. und habe es zur Seite gelegt. Und dann, als praktisch dieses Göttlichkeit im Alltag kam, dachte ich mir, okay, da geht's hin. Gespräche mit Gott. Und dann kam sofort dieses Bild Gespräche mit Göttinnen. Weil nämlich in den letzten Jahren, als ich so meine Veränderungen im Leben vollzogen habe, haben mich ganz viele Frauen in ihren Bann gezogen, haben mich sozusagen auch begleitet auf meinem Weg. Und die fielen mir dann sofort ein. Und dann habe ich gedacht, okay, die möchte ich eigentlich alle zu dem Thema mal befragen. Was halten die oder was definieren sie als Göttlichkeit im Alltag? Was bedeutet es für die Leute? Und das sind eben nicht nur spirituelle Frauen, sondern das Interessante ist eben, dass es wirklich Frauen sind mit unglaublich vielen unterschiedlichen Lebensmodellen. Und ja, das war im Grunde ja der Input, der in mich hineinkam und mir die Aufgabe gestellt hat, kümmere dich mal um dieses Thema und krieg mal raus, was Göttlichkeit im Alltag bedeutet. Und dem habe ich mich dann letztendlich gestellt. Und auf diesem Weg sind natürlich auch wieder ganz viele Dinge passiert, die mich auch wieder beeinflusst haben. Ich nehme mir nicht zu viel vorweg. Genau. Bevor wir jetzt weiter so in das Thema oder wieso du das gemacht hast oder was passiert ist auf diesem Weg, darüber sprechen, würde mich natürlich jetzt auch interessieren und bestimmt auch ganz viele andere, auch die, mit denen du schon gesprochen hast, mit den ganzen Göttinnen. Was ist denn für dich Göttlichkeit? Und dann natürlich auch anschließend, wie setzt du diese Göttlichkeit um? Also, wenn es wirklich was ist, was man vielleicht auch aktiv umsetzen kann. Das finde ich spannend. Also, Göttlichkeit oder Göttlichkeit im Alltag bedeutet für mich inzwischen, nachdem ich schon ganz viele Gespräche ja auch geführt habe, bedeutet für mich einfach nur Leben. Leben. Also Leben ist göttlich. Alles, was lebendig ist, hat einen göttlichen Kern. Und Göttlichkeit hat verschiedene Aspekte. Also ein Aspekt der Göttlichkeit ist zum Beispiel die Schöpferkraft. Das ist etwas, was mir ganz viel begegnet ist in meinem Leben. Also einerseits natürlich in der Kreativität. Insofern ist Kreativität auch ein Aspekt von Göttlichkeit, aber auch in meinem Beruf, aber natürlich auch in meinem eigenen Leben. Also ganz offensichtliches Beispiel für Göttlichkeit in meinem Leben ist die Mutterschaft. Also ein Kind zur Welt zu bringen oder mehrere Kinder zur Welt zu bringen, ist einfach ein göttlicher Vorgang. Also es ist etwas, wozu ich mit meinem Ego, ich mit meinem Verstand gar nichts dazu tue, sondern das passiert einfach. Also ich bin im Grunde einfach Kanal für etwas, was entstehen möchte. Also durch mich entsteht etwas. Also in dem Fall mache ich das nicht, sondern ich lasse es durch mich hindurch in die Welt kommen. Ja? Und das ist für mich auch Schöpferkraft inzwischen. Also nicht das, was ich mit meinem Verstand versuche zu erschaffen. Also das, was wir in unserer Gesellschaft auch oftmals als Schaffensprozess definieren. Also ich bin fleißig, ich leiste etwas und dadurch erschaffe ich etwas. Sondern ich lasse etwas sich selbst erschaffen, durch mich durch. Also deine kleine Schwester geht ja jetzt zum Beispiel in den sogenannten Malort. Also das ist etwas, was Arno Stern ins Leben gerufen hat in Paris, der sagt, wenn man kreativ ist, dann kommt das einfach aus einem selber heraus. Das ist nichts, was wir lenken können. Also der empfindet es zum Beispiel als ganz, ganz fatal, wenn man Kindern beim Malen über die Schulter schaut und sagt, oh, das könntest du da aber besser machen oder das könntest du so machen, damit es ein Haus wird oder damit es ein Baum wird, damit ich erkenne, dass es etwas ist, musst du das ändern. Das heißt, wir greifen da in diesen Schaffensprozess ein und er sagt, nein, das, was rauskommen will, das muss man fließen lassen, ohne dass wir da mit dem Verstand eingreifen. Und das ist für mich eben Schöpferkraft. Aber nochmal, um da auf deine Frage zurückzukommen, Was eben Göttlichkeit für mich bedeutet, ist eben, wie gesagt, das Leben an sich, aber eben auch die Teilaspekte, die dazugehören, ein göttliches Leben zu führen. Und dazu gehört, zu spüren, dass wir verbunden sind mit allem. Also mit allem, was lebendig ist. Und dass es einfach ein großes Ganzes ist, was uns verbindet. Und wenn wir das uns vorstellen, dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, dass es einfach noch mehr gibt als das, was, was wir erfassen können. Also unser Instrument, mit dem wir Dinge hier erfassen, ist ja meistens der Verstand. Oder so haben wir es gelernt, mit dem Verstand Dinge wahrzunehmen. Oder ich in der Medizin habe ganz besonders gelernt, dass nur die Dinge, die nachweisbar sind, dass die existieren. Aber es existieren so viele Dinge, die wir eben noch nicht nachweisen können. Und wenn du vor 100 Jahren einen Menschen gefragt hättest, gibt es oder wird es Handys geben, da hätte der gesagt, wie soll sowas funktionieren? Das kann gar nicht sein. Das ist ein Spinner, der sowas sagt. Heute ist es da. Das heißt, es ist einfach immer nur die Perspektive, die wir einnehmen oder der Standpunkt, an dem wir stehen, der es uns erlaubt, etwas wahrzunehmen oder nicht oder mit etwas in Resonanz zu gehen oder nicht. Und in den letzten 3 Jahren meines Lebens habe ich einfach festgestellt, dass meine Wahrnehmung eben auch sich verändert hat. Wenn man bewusster wird und genauer hinschaut und sich mit der Natur auch verbindet, dass man eben auch Dinge wahrnimmt, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und die nimmt man eben nicht nur mit dem Verstand wahr, sondern die nimmt man eben auch oder hauptsächlich mit dem Gefühl wahr. Und darauf zu vertrauen, dass das eben auch seine Berechtigung hat, das hat auch was wieder mit Göttlichkeit zu tun. Also, ne? Das heißt, du würdest eher sagen, dass es nicht wirklich eine Umsetzung von Göttlichkeit gibt, sondern eher eine Begegnung. Das, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Weil wenn man ja aktiv, also das Aktive, was ich da jetzt raushöre, ist eigentlich dieses Zulassen und Vertrauen. Genau. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Genau. Doch, man kann schon natürlich mehr machen. Also zum Beispiel etwas, was das Bewusstsein öffnet. Ja, also dass man überhaupt sich darauf einlassen kann. Also dass man den Verstand auch mal zur Seite schieben kann und sagen kann, okay, der Verstand ist nicht die oberste Instanz. Das ist zwar das, was uns die Gesellschaft versucht beizubringen. Der Verstand ist das, was wir Menschen allen anderen voraus haben. Das ist das, was uns ausmacht. Ja, deshalb können wir uns auch über alles andere Leben hinwegsetzen. Deshalb können wir uns herausnehmen, anderes Leben zu töten, für Tierversuche zum Beispiel oder solche Dinge. Ja, also wir kriegen beigebracht, dass wir etwas Besonderes sind, weil wir einen Verstand haben. Aber der Verstand ist meiner Meinung nach eben nicht die höchste Instanz, sondern da gibt es noch etwas Höheres als das. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass es etwas gibt, was man eben nicht sieht und nicht greifen kann. Viele sagen dazu die Seele oder den Geist oder was auch immer. Also das ist etwas, was uns in unserem Körper letztendlich auch lenkt. Ja, denn wenn wir mal einen Menschen betrachten, ein Lebewesen betrachten, dann gerade hat der Bildschirm ein bisschen. Oh, siehst du das? Okay. Naja. Wenn wir ein Lebewesen betrachten, dann ist es doch immer so, es ist lebendig, weil es beseelt ist. Es ist lebendig, weil es Gefühle zeigen kann. Es ist lebendig, weil es sich austauschen kann. Und wenn es tot ist, ist zwar der Körper noch da, der zerfällt zwar dann hinterher, aber der Körper ist ja noch da. Aber was macht denn die Lebendigkeit eines Wesens aus? Also nicht der Körper, das ist nur die Hülle, weil alle Roboter. Ja, sondern es ist da etwas drin, was das Leben koordiniert oder möglich macht. Und das ist diese höhere Instanz, die ich für die Seele halte. Also das ist das, was eben ja alles lebendig macht. Und wenn wir eben uns darauf einlassen und nicht mit dem Verstand sagen, okay, das existiert nicht, weil ich kann das ja nicht sehen. Und kannst du nachweisen, dass es eine Seele gibt? Oder woher willst du wissen, dass es eine Seele gibt? Dann kann ich nur antworten, ich fühle es einfach. Ja? Und ich vertraue darauf und ich begebe mich auf diesen Weg, offen zu sein für Neues. Und in dem Moment, also das ist zumindest meine Erfahrung gewesen, in dem Moment, wenn du dich öffnest für Dinge, dann kommen auch Erfahrungen zu dir. Dann kommen solche Momente in dein Leben, die dich darin bestätigen, dass es mehr gibt als das, was ich anfassen kann oder das, was ich messen kann oder nachweisen kann. Da muss ich grinsen, weil mir zwei Sachen sofort in den Kopf fallen, weil du das, also in den Kopf kommen, weil du mir das schon so lange irgendwie sagst und ich eben auch das so bemerkt habe, weil du irgendwann mal meintest, gib Sachen einfach ab ans Universum. Genau. Irgendwie mit einem Parkplatz suchen. Wenn ich einen Parkplatz brauche und dann das so abgebe, und kann ich das, was du sagst, also ich kann mich total damit identifizieren. Ja, also es ist wirklich so, dass das Universum mit einem dann beginnt zu kommunizieren. Also mir ist das so häufig in meinem Leben passiert, dass ich einfach Fragen hatte, dass ich mich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt habe im Alltag und gedacht habe, so, okay, irgendwelche Fragen, mir fällt jetzt nichts ein, aber dass es dann einfach im Laufe des Tages oder im Laufe des nächsten Tages so war, dass ich genau passend zu dieser Fragestellung, die ich hatte, entweder einen Artikel gelesen habe, eine Zeitung aufgeschlagen habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt die Antwort. Oder ja, im Fernsehen irgendwas lief oder ich im Internet was gesehen habe, gelesen habe, was genau die Frage beantwortet hat, die ich in den Raum gestellt habe. Also da ist etwas, was mit uns kommuniziert auf einer anderen Ebene. Und das hat mich auch neugierig gemacht, weshalb ich dann auch begonnen habe, ganz viel zu lesen darüber und zu schauen, gibt es denn noch mehr Menschen, die das so empfinden, oder gibt es vielleicht Wissenschaftler, die darüber was zu sagen haben? Und wenn du dich dann auf diesen Weg begibst, dann begegnet dir eben auch ganz viel. Also es ist dann, auf einmal gehst du in Resonanz mit dem Thema. Also es ist ja immer, dass wir mit irgendetwas in Resonanz gehen müssen, um offen dafür zu sein. Und als ich angefangen habe, mich dem zu öffnen, dann begegneten mir dann auch ganz viele Wissenschaftler, teilweise auch Ärzte, Physiker, die sich schon vor teilweise 100 Jahren mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und auch wirklich Belege gefunden haben, für die ich vorher nicht offen war, weil ich vorher einfach noch in diesem Mainstream drin gesteckt habe, in dieser auch hauptsächlich schulmedizinischen Sichtweise von allem, ja. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Und das bedeutet eben auch Göttlichkeit für mich, dass die Dinge zu mir kommen. Viele würden da in so einer Situation dann aber entweder sagen, es ist Zufall, Schicksal, oder eben das Gleichstellen, was sich natürlich auch widerspiegelt in der Göttlichkeit, mit Gott. Genau. Religion ist ein Riesenthema. Ich glaube, wenn wir das wirklich ernst angehen würden, würden wir jetzt hier irgendwie 3-4 Stunden sitzen und drüber reden. Aber in welche Relation würdest du das denn bringen? Also, weil ich das Gefühl habe, dass je mehr sich Leute in unserer Gesellschaft von Gott oder Religion distanziert haben, wurde immer mehr dadurch ersetzt, Zufall oder Schicksal zu verwenden, den Begriff, oder einfach zu sagen, ja, dober Zufall oder oh ja, das war Schicksal. Das würdest du mir dazu sagen? Naja, das ist halt auch genau das, was ich eben gesagt habe. Es ist immer das, womit wir in Resonanz gehen. Wenn wir noch nicht in Resonanz gehen und noch nicht offen sind mit den Dingen, die da vielleicht sind, außer den Gesetzmäßigkeiten, die wir gelernt haben in unserer Erziehung, dann werde ich das so definieren. Und dann ist das auch in Ordnung. Also ich, was ich überhaupt nicht mag, und das ist eben auch das, weshalb ich eben das Folge dir selbst gegründet habe, ist, dass ich auf jeden Fall Dogmen hasse. Ich hasse es, wenn Leute kommen und sagen, es ist so und so, weil es weiß kein Mensch alles. Wir können nicht alles wissen. Und wenn wir heute sagen, wir empfinden, dass es das und das gibt, oder wenn ich sage, da gibt es mehr, kann es sein, dass in 100 Jahren die Leute sagen, ach, die damals, die hatten ja noch gar keine Ahnung. Insofern, ich kann zu keinem Zeitpunkt sagen, ich weiß alles. Und deshalb gibt es die und die Regel. Und ich kann es, auch wenn ich jetzt wissenschaftlich nachweise, mit den Methoden, die mir heute zur Verfügung stellen, dann kann es sein, dass es in 50 Jahren mit den Methoden, die dann zur Verfügung stehen, noch mehr nachweisbar ist, dass man sagt, ja, hätten wir damals die Geräte gehabt, das zu messen, dann hätten wir damals schon sagen können, es existiert. Aber die Zeit war damals eben noch nicht reif. Und insofern gibt es keinen Zeitpunkt, an dem wir und irgendjemand, weder Wissenschaftler noch Religionsangehörige, sagen können, es ist genau so. Deshalb, meine Meinung ist, die Dinge, die für dich relevant sind, die für dich in dein Feld kommen sollen, die kommen in dein Feld. Du ziehst die sozusagen dann an, auch zu dem Zeitpunkt, zu dem du sie verarbeitest. Ja? Weil, so wie ich vorhin gesagt habe, mit dem Buch, was mir Christine geschenkt hat, Gespräche mit Gott, vor 10 Jahren war ich überhaupt nicht so weit. Ja? Da habe ich schon mich geöffnet für solche Sachen und habe das ganz interessant gefunden, aber ich war da noch viel zu weit von entfernt. Und wenn ich heute in das Buch reinschaue, dann denke ich mir, ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und insofern kann niemand sagen, Dinge sind so oder sie sind nicht so. Und wenn jemand überzeugt ist, das ist Schicksal, dann ist es seine Überzeugung, dann ist es sein Weg. Und das muss man eben auch in dem Moment akzeptieren. Weil Göttlichkeit für mich ist eben auch, seinem Weg zu folgen. Ja, also auf sich zu hören. Und nicht darauf zu hören, was das Außen mir vorgibt, sondern einfach zu spinnen, okay, was ist mein Weg? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe hier? Es muss doch einen Sinn haben, weshalb ich hier bin. Was ist meine Aufgabe? Und da reinzuspüren und zu horchen. Ja, was ist es? Ist es ein Bild zu erstellen, das, ja, das Leute befriedigt in meinem Umfeld, die dann sagen, oh, das hat sie aber toll gemacht, oder oh, jetzt finde ich die aber große Klasse, weil sie das und das erreicht hat. Macht mich das glücklich auf Dauer? Ich habe es versucht all die Jahre, aber das hat mich nicht wirklich glücklicher gemacht. Ja? Also wirklich in sich hineinzuspüren und die Göttlichkeit in uns selber, also wirklich dieses, ja, ich bin ein Teil eines großen Ganzen, ich bin verbunden mit allem. Und wenn ich mich dem hingebe, dann ja, fließen genau die Dinge in mich hinein, die ich brauche, um weiterzuwachsen, auf meinem Weg vorwärts zu kommen. Also, wenn du in den Wald gehst, wenn du in die Natur gehst, wenn du schaust, ja, was lässt denn die Pflanzen wachsen? Auch wenn du guckst, hier in der Stadt, überall wuchert es an Wildkräutern. Viele würden dazu Unkraut sagen, ja, und rupfen es raus, ja. Genau, aber das wächst einfach so, es bahnt sich seinen Weg, es ist da, es wird versorgt. Und wenn man die Sichtweise annimmt vom Leben, wenn man immer wieder sich vor Augen hält, wir sind versorgt, wir sind Teil eines großen Ganzen und es ist alles da, was wir brauchen, wir müssen einfach nur darauf vertrauen und nicht immer versuchen, mit unserem Verstand Dinge auseinander zu zerren. Der Verstand ist wichtig, meiner Meinung nach. Der ist sehr wichtig. Es ist ein tolles Instrument, aber es ist eben nur ein Instrument. Er ist nicht die oberste Instanz. Ja? Also, ich habe dir ja das Buch von Bruce Lipton gegeben zum Lesen, ne? Biology of Belief. Und in dem Buch beschreibt er zum Beispiel auch, dass die Medizin immer davon ausgeht, dass die DNA die höchste Instanz ist und sozusagen unser Leben definiert und bestimmt. Aber es ist eben nicht so. Er hat nachgewiesen, dass es eben die Umwelt ist. Das, was uns umgibt, das ist das, was letztendlich uns verändern lässt auch und Dinge wachsen lässt oder Dinge sich entwickeln lässt. Das ist immer das Umfeld. Und das Umfeld kreieren wir uns natürlich auch mit unseren Gedanken. Ja? Also sehe ich jetzt halt nur ein Riesenproblem, weil du eben auch gesagt hast, man muss in Resonanz gehen mit Sachen und auch gucken, was in der Umwelt ist und vertrauen und auf sich hören. Und ich merke es immer mehr, dass es eben schwieriger wird, auf sich zu hören, einfach weil diese innere Stimme immer mehr und mehr übertüncht wird von allen möglichen Sachen. Oder man auch, also ich merke es bei mir mit der Meditation, dass wenn man es sich fest vornimmt, man eigentlich keine Entschuldigung dafür haben dürfte, so wie auch zum Beispiel, wenn man sich vornimmt, zum Sport zu gehen, dann geht man und dann ist was anderes eben mal unwichtiger. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass man dann irgendwie dann doch keine Zeit hat oder dass dann doch alles um einen herum Zeit in Anspruch nimmt und einen irgendwie nicht zur Ruhe kommen lässt. Und wie war da dein Anfangspunkt? Wie hast du, ich finde immer, das immer so, braucht man so eine Überwindung oder es kommt einfach, aber irgendwie da kam es bei dir eben auch einfach so, oder musstest du dich am Anfang erstmal hinsetzen, besonders weil du am Anfang meintest, Meditation hatte ich ja auch ein bisschen zu deinem Kongress und zu dem Thema und zu dem Weg gekommen. Also es war definitiv so, dass das Thema Meditation einfach so in mein Leben kam, als ich in dieser Ayurveda-Kur war. Da hatte ich diesen Meditationsworkshop. Und da habe ich gespürt, okay, das ist es. Das ist das, wonach ich immer geguckt habe und gesucht habe. Und hatte überhaupt keine Idee von Meditation. Ja, also ich habe da mal diesen kleinen Workshop mitgemacht und habe nur wahrgenommen, okay, das ist was für mich. Aber da war ich noch lange nicht so wie jetzt, dass ich wirklich täglich meditiert habe. Da habe ich begonnen, mich auf den Weg zu begeben. Also ich habe sozusagen mich geöffnet für die Meditation. Was nicht bedeutet, dass sie sofort da ist und dass sie sofort 100% da ist, sondern das ist eben der Prozess, auf den wir uns dann einlassen. Wir öffnen uns, wir machen uns auf für etwas, was in unser Leben, in unser Feld reinkommen darf. Aber das ist ja auch ein Weg, bis es da ist. Ja? Und da eben auch dann zu vertrauen, ja, also nicht immer zu versuchen, sich selber unter Druck zu setzen und zu sagen, okay, das muss jetzt so und so schnell da sein und wenn ich das nicht sofort kann, dann funktioniert es nicht, sondern sich darauf einzulassen und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Also das ist im Grunde eigentlich das, was auf alles übertragbar ist, dass man allem Zeit zum Wachsen lässt. Also wenn du einen Samenkorn in die Erde setzt, dann ist es eben auch nicht sofort die ganze Pflanze, sondern es durchläuft auch den Prozess des Wachsens. Und so muss alles, was du sozusagen in dein Leben holst, wachsen und braucht seine Zeit. Und alles braucht seine individuelle Zeit. Also der eine Mensch braucht für gewisse Dinge eben Wochen, der nächste braucht vielleicht Jahre. Aber das bedeutet nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern es geht immer nur darum, was ist für dieses Individuum das Richtige. Und deshalb von außen betrachtet kann man nie sagen, der macht es richtig oder falsch, sondern das ist ein innerer Prozess, den nur derjenige, der diesen Prozess in Gang gebracht hat, sozusagen auch begleiten kann. Ja? Und ja, beurteilen würde ich gerade sagen, aber urteilen ist auch wieder eigentlich nichts, was uns dienlich ist. Ja? Bewerten und beurteilen ist auch sowas, was im Grunde verhindert, dass wir die Dinge annehmen, die kommen wollen. Ja, kategorisieren und Schubladen denken. Ja, genau. Also das ist oft etwas, was wir eben ja übernommen haben durch unsere Erziehung, ja, auch in der Schule wird uns das beigebracht, das ist gut, das ist schlecht, der eine, der hat jetzt eine bessere Note geschrieben, und dann heißt es gleich so, der ist gut darin und der andere ist schlecht darin. Aber wenn man den, der jetzt in dem Moment eine 3 geschrieben hat, vielleicht in 4 Wochen oder 5 Wochen das Thema nochmal schreiben lassen würde, würde der vielleicht auch eine 1 schreiben, weil jeder seine individuelle Zeit braucht, bis es in ihm angekommen ist. Und daher haben wir das natürlich übernommen. Ja, wir haben das als Programm mehr oder weniger heruntergeladen, ja, dass wir immer beurteilen. Und das Schlimme ist ja, dass wir nicht nur im Außen beurteilen, sondern dass wir uns beurteilen oder verurteilen, ist noch viel schlimmer, ja, und damit uns selber klein machen und alles zerstampfen, was da wachsen will. Also, ja, es ist überhaupt nicht dienlich, wenn wir immer wieder kommen, so, ach, das ist jetzt aber noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Da kommt wieder der Verstand und sagt, ach, bist du wieder nicht schnell genug gewesen oder wie hast du das jetzt wieder gemacht? Anstatt, ja, man da vertraut und sagt, okay, es braucht genau die Zeit, die es braucht. Und niemand kann vorher sagen, wie viel Zeit er braucht. Und ja, und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, gerade jetzt auch in diesem Entstehungsprozess des Kongresses, ja, dass man einfach ja auch geduldig sein muss mit allem, was entstehen will, ja, und sich Zeit lassen soll, wenn es mal nicht funktioniert. Also ich hatte auch unendlich viele Blockaden und ich war an unendlich vielen Momenten, an denen ich dachte, okay, also ich habe mich da jetzt echt überfordert. Das ist eine Nummer groß für mich. Und dann gab es natürlich auch Momente, wo ich gedacht habe, so okay, ja, vielleicht lasse ich es am besten. Und dann aber es zur Seite zu legen und einfach zu sagen, okay, gut, das klappt jetzt einfach im Moment nicht. Und sich mit was anderem beschäftigen. Und dann irgendwann kommt es, dass man sich hinsetzt und sagt, so, ich probiere es nochmal, dann klappt es. Und einfach so, ohne Schwierigkeiten. Und man fragt sich dann, gut, was war jetzt das Problem? Warum habe ich mich da so blockiert selber? Weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt damals war. Und das ist einfach... Ja, das ist etwas, was man, glaube ich, aufs ganze Leben übertragen kann. Ja, häufig ärgert man sich dann in diesen Situationen auch noch zusätzlich selber über sich selber. Also, dass ja, man das hinbekommt und sagt, du bist einfach zu doof und zu schlecht und dabei brauchst du eine Zeit. Genau. Es ist wieder dieses Verurteilen, was ich eben gesagt habe. Ne? Ja. Wir verurteilen uns selber, aber ja, letztendlich geht es immer nur darum, dass wir schauen, was ist in uns, wer sind wir, was ist unsere Aufgabe, warum sind wir hier und uns danach orientieren und nicht danach orientieren, was uns sozusagen von außen auferlegt wird. Also die Frage nach der Aufgabe ja jetzt auch nicht unbedingt eine einfache ist. Nee, überhaupt nicht. Also, überhaupt nicht. Weil das ist alles so aneinander so eng geknüpft, aber ja, das eine mit dem anderen und dann, aber wenn man sich versucht zu fragen, was ist meine Aufgabe, kommt da so viel ins Rollen und wenn man aber da auch schon stockt, dann denkt man sich auch, also so habe ich manchmal das Gefühl, es wird alles zu viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau. Ja, das ist so. Also das kann ich total gut nachempfinden, weil, also das ist einfach so, weil wir eben auch in einer Struktur leben, in der gewisse Vorgaben gegeben werden. Ja, in einer gesellschaftlichen Struktur, wo man dann eben auch vorgegeben bekommt, du musst das machen, du machst deine Schule, du studierst oder machst eine Lehre und dann gehst du arbeiten und du arbeitest so und so viele Jahre und dann gehst du in Rente und das war's dann. Ja, das ist diese Struktur, in die wir passen wollen. Aber das ist halt nicht das, was aus uns selber herauskommen will. Und das ist genau das, was eben auch diese Erfahrung ist mit dem Malort bei Arno Stern. Ja? Also, dass man eben nicht versucht, das zu machen, was andere machen, nicht versucht nachzumachen, ah, der malt jetzt einen Baum so, also male ich das auch so. Oder die Lehrerin gibt vor, du hast das so und so zu machen. Ein Baum zu malen sieht so und so aus und du nimmst den Stift und du machst die Striche und dann ist das ein Baum. Ja, sondern das rauszulassen, was in mir steckt, einfach fließen zu lassen und zu gucken, was steckt denn in mir? Allein das schon ist eine Aufgabe, zu gucken, okay, was ist in mir drin, was mir wirklich Freude bereitet? Was ist in mir drin, was mich glücklich macht? Wo ich Stunden mit verbringen könnte, ohne zu denken, okay, es überfordert mich. Und das ist natürlich ein Prozess und ein Weg. Aber das ist für mich ja ein göttliches Leben zu führen, zu schauen, was ist da in mir drin und es zuzulassen, dem Raum zu geben. Und es gibt ja immer mehr Menschen, die so ein Leben eben auch umsetzen. Ja? Also es gibt immer mehr. Und wenn du dich mal umschaust, es gibt so viele Leute, die aus ihren gut situierten Berufen aussteigen. Es gibt auch von den in meiner Generation immer mehr, die in erfolgreichen Jobs sind, die Karrieren gemacht haben, die dann sich ein Sabbatical nehmen, die sagen, okay, ich brauche eine Auszeit. War es das jetzt schon alles? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Ich habe viel Geld verdient, ich habe Anerkennung im Beruf, aber ist es das? Ja, die sich dann auf den Weg machen, nach Nepal gehen oder sonst irgendwelche Dinge oder auf den Jakobsweg und was weiß ich machen. Ja? Das heißt, es ist nicht wirklich das, was wir im Außen erschaffen, was uns glücklich macht, sondern es ist das, was da drin steckt und raus will. Und das ist natürlich ein Prozess. Und klar, verwirrt es auch, kann ich mir total gut vorstellen, dass du eben auch in deiner Situation sagst, okay, wie finde ich jetzt raus, was mein Weg ist, ja? Oder was ist das, weshalb ich hier bin? Ja? Und bei mir war es eben so, dass eigentlich meine wirkliche Aufgabe in diesem Leben, für die es auch nie eine Frage gab, ja? War, du weißt, du grinst schon, du weißt schon, worauf es hinausläuft, ist das Muttersein. Ja? Also einfach, das ist meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe, Zahnärztin zu sein und eine große Karriere zu machen. Das ist vielleicht für jemand anders die Aufgabe im Leben. Also ich sage auch nicht, dass das für niemanden eine Aufgabe ist, aber für mich ist es eben keine Aufgabe. Wobei das ein wichtiger Teil meines Lebens war. Also ich wollte es nicht wegstreichen, die Erfahrungen, weil es gehört zu meinem Leben eben dazu. Hättest du damit nie angefangen? Ja, wärst du auch nicht da. Ja. Genau. Ja, aber es ist eben, ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass alles das, was in unser Leben kommt, alles das, was wir an Erfahrungen sammeln, ein wichtiger Teil auf dem Weg des Wachsens ist. Ja? Also wir können uns nicht hinstellen und sagen, ah, das war so schlecht und weil ich das damals gemacht habe oder weil meine Kindheit so schlecht war, weil meine Eltern streng waren oder keine Ahnung was. Deshalb ist mein Leben so beschissen. Das können wir einfach nicht machen, weil es ist alles eine Erfahrung und es gehört alles zu unserem Wachstumsprozess dazu. Denn wenn wir mal zurückschauen und gucken, was wäre denn, wenn wir das eine oder andere ausradieren würden, die eine oder andere schmerzhafte Erfahrung, dann wären wir heute nicht diejenigen, die wir sind. Und viele Erfahrungen, die wir sammeln im Leben, da gibt es vielleicht Momente, wo wofür habe ich denn das jetzt gesammelt? Das macht noch keinen Sinn. Aber das sind einfach kleine Puzzlesteinchen oder Puzzleteilchen, die wir sammeln und irgendwann ergibt sich das große Ganze. irgendwann, vielleicht erst am Ende des Lebens. Oder vielleicht auch gar nicht. Oder auch gar nicht, ja. Ja. Das könnte ich mir einfach vorstellen, weil es gibt halt immer dieses, kannst du jetzt nach rechts oder nach links gehen? Was wäre jetzt, wenn du nach links gehst? Und also, es gibt so viele Verzweigungen. Alleine in einer Stunde kannst du so viele Entscheidungen treffen, die dann verheerende Folgen oder also, doch auf jeden Fall Folgen haben. Ich finde, wenn man da anfängt, drüber nachzudenken, das ist halt schon der Wahnsinn. So, also ich habe immer das Gefühl, dadurch eben auch, dass es eben diesen Lebensweg oder diesen Weg gibt, der so ein bisschen vorprogrammiert oder vorbestimmt ist. Weil wenn man die eine Erfahrung zum Zeitpunkt A nicht macht, dann kommt sie auf jeden Fall zum Zeitpunkt B wieder. Oder? Ja, vielleicht. Also viele Dinge, klar, sind natürlich auch in unserem Seelenplan drin. Also ich glaube, wir haben alle unseren Seelenplan und in diesem Seelenplan ist einfach vorprogrammiert in gewissem Maß, welchen Weg wir gehen sollen, um eine Erfahrung zu machen. Aber letztendlich haben wir den sogenannten freien Willen und können immer entscheiden, gehen wir jetzt rechts oder links lang. Ja, und entsprechend kann es auch sein, dass wir vielleicht in einer Inkarnation unseren Seelenplan oder die Aufgabe unseres Seelenplans nicht erfüllen und dann halt nochmal kommen. Ja? Insofern, klar gibt es gewisse Eckpunkte, die vorbestimmt sind, aber und die uns vielleicht immer wieder begegnen werden. Also ich bin zum Beispiel auch fest davon überzeugt, dass unsere Seele uns immer wieder Zeichen schickt. Also Krankheiten sind zum Beispiel für mich ganz typische Zeichen. Ja, immer wenn wir praktisch nicht auf unserem Weg sind, auf unserem Seelenweg, dann zeigt unser Körper letztlich durch Symptome, dass etwas nicht auf dem richtigen Weg ist. Und in der Medizin denken wir immer, wir müssen diese Symptome wegdrücken und kaputt machen und zertreten. Aber eigentlich sind diese Symptome ja dazu da, gesehen zu werden und dann aufgrund dessen etwas zu verändern. Und na klar, wenn man dann eben medizinisch gesehen das Ganze verdrängt und auch ein Stück weit immer wieder besiegen kann, das sieht man ja schon, dass auch diese ganzen Therapien eine gewisse Funktion haben oder dass sie funktionieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, ich meine, wir haben im Bekanntenkreis so viele Menschen, die Krebs haben, die alle die Standard-Chemotherapie genießen, da kannst du zugucken. Da ist dann mal für 3 Jahre Ruhe oder mal für 2 Jahre Ruhe und dann bricht der Krebs an einer anderen Stelle aus, dann wird wieder mit Chemotherapie draufgeknüppelt, dann brechen die Metastasen wieder woanders aus und dann ist Ende. Und das ist eben für mich immer wieder so ein Zeichen dafür, da will was gesehen werden. Und wenn ich das immer wieder totschlage oder versuche totzuschlagen, dann wird es wiederkommen. So lange, bis ich es anschaue. So lange. Oder ich sterbe halt dann. Also und komme dann wieder für die gleiche Aufgabe. Und dann hat man, was weiß ich, vielleicht wieder den gleichen Mist zu durchleben. Und wer darauf keine Lust hat, der muss halt versuchen, einfach mal ein bisschen hinter die Dinge zu gucken und zu hinterfragen und zu gucken, was ist der Sinn von gewissen Dingen? Was ist der Sinn von Dingen, die mir immer wieder begegnen? Also das müssen ja nicht Krankheiten sein, sondern es können ja auch einfach Mechanismen sein in meinem Leben. Ich begegne immer wieder Menschen, die dies und jenes mit mir machen können. Die sich so verhalten. Warum treffe ich immer auf diese Menschen? Verlässliche Menschen, oder? Warum? Weil ich sie anziehe. Warum? Weil Punkt A, dieses Gesetz der Resonanz gilt, also das, was ich in mir selber noch nicht aufgelöst habe, das ziehe ich an. Also muss ich schauen. Die anderen sind immer der Spiegel dessen, was in mir selber noch ein Thema ist. Ja? Wenn ich mich aufrege, weil es nicht schnell genug geht, beim Autofahren oder so, ja, da muss ich schauen, wo habe ich die innere Ruhe in mir selber noch nicht gefunden? Warum bringt mich das so in Rage, dass jemand nicht schnell genug vom Fleck kommt? Ja? Und da haben wir es wieder, da haben wir wieder die Zeichen in unserem Umfeld, die wir einfach nur richtig deuten lernen müssen, um zu sehen, okay, das ist eigentlich ja, ein wunderbares Zeichen. Das Universum kommuniziert auch auf die Art und Weise mit mir. Und sich darauf einzulassen, wirklich dahin zu schauen und ja, dazu vertrauen auch, das ist für mich ein göttliches Leben. Und klar, also ich kann das auch noch nicht alles voll umsetzen in meinem Leben. Es gibt noch oft Momente, wo ich denke, okay, also da muss ich die Göttlichkeit auch noch üben oder da muss ich auch noch mehr vertrauen oder, ne? Aber es ist einfach so kleine Schritte und kleine Erfolgserlebnisse, die bestärken einen immer mehr noch den Weg weiterzugehen. Und dann kommt eins zum anderen. Und ich glaube, so geht's einfach nur. Einfach nur Schritt für Schritt gehen und schauen und gucken, was kommt. Ja. Ja, jetzt hast du nochmal so häufig göttlich gesagt. Ich finde es wirklich so interessant, wie es einfach verankert ist, dass man das so sehr dann eben, ich meine, das ist im Wort mit Inbegriffen oder ein Teil mit Gott und irgendwie dann auch automatisch mit männlich verbindet. Ja. Du hast jetzt auch nur Frauen, Göttinnen interviewt. Du hast ganz am Anfang auch gesagt, dass das eben durch das Buch oder dass viele Frauen dich inspiriert haben und du deswegen auch Göttinnen kamst. Hast du dafür irgendeine Erklärung oder warum war es so auf Göttinnen? Das kann ich nicht. Männer und Frauen gemischt, weil das hättest du ja theoretisch auch machen können. Mhm. Ja. Das ist eben auch mein Prozess gewesen. Also ich kann das gar nicht genau erklären. Es kam einfach so und ich habe dem Raum gegeben. Anders war es nicht so. Aber heute, nach den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, kann ich sagen, es gibt vielleicht einen Grund dafür, weshalb ich in Richtung Göttinnen geguckt habe, weil wir leben ja in einer sogenannten Zeitenwende. Und in der Zeitenwende verändert sich alles in Richtung auch weibliche Urkraft, ja, oder auch in Richtung innere Göttin und die erwacht jetzt langsam in ganz vielen um uns herum. Und innere Göttin heißt nicht, dass es nur eine Frau ist. Ja? Also eine innere Göttin lebt in uns allen, in Männern und in Frauen. Also wir alle haben männliche und weibliche Aspekte in uns. Das heißt, in der alten Zeit sozusagen, haben wir natürlich das männliche Prinzip mehr gelebt und haben dadurch natürlich auch in uns selber das weibliche Prinzip ein Stück weit zu kurz gehalten. Und das erwacht jetzt langsam alles wieder, sodass eine Harmonie entstehen kann zwischen männlichen und weiblichen Aspekten in uns allen. Und das ist das, was ich jetzt über diesen Kongress gelernt habe oder über diese Gespräche. Das war mir vorher nicht bewusst. Also ich habe Göttinnen einfach, ja, das kam einfach, weil ich gesagt habe, okay, es sind Frauen, die mich bewegt haben. Also kann ich nicht Gespräche mit Gott sagen. Und Gespräche mit Gott hätte mich persönlich auch sehr, sehr an Religion erinnert. Das hätte mich noch mehr abgehalten, das zu machen, weil ich da auch so einen inneren Widerstand noch spüre, weil für mich bedeutet Religion dogmatisch, weil ich meine, klar, ich bin im christlichen Glauben hier jetzt inkarniert, ja, aber es gibt einen jüdischen Glauben, es gibt einen buddhistischen Glauben, es gibt einen muslimischen Glauben. Ja, ich kann doch nicht sagen, egal in welchem Glauben ich momentan ansässig bin, nur mein Glaube gilt, nur mein Gott ist der alleinige Gott. Also dann trenne ich im Grunde alle anderen von mir ab. Insofern kann es für mich nicht den einen Gott geben, sondern ich glaube, dass das göttliche Prinzip in uns allen drin steckt. Also das Göttliche ist in uns, aber auch in jedem Leben um uns herum. Ich finde es interessant, wie du das siehst, weil ich eigentlich immer das fast schon so aufgegriffen habe, die ganzen Religionen, die wir haben, deuten eher wieder darauf hin, dass es nur ein großes Ganzes geben kann, was eben unterschiedlich einfach benannt wird. Und dass es einfach in der Wahrnehmung unterschiedlich gedeutet wird, ja, einfach weil wir eben auch unterschiedlich sind. Und so wie manche eben sagen, das ist das Universum, dass ich Sachen abgebe, ist es halt für andere Gott oder Allah oder der Glaube an Buddha, ich weiß es nicht. Also das ist einfach irgendwie, dass wir Menschen das brauchen, wo wir uns so ein bisschen hingeben oder identifizieren können, einfach weil nicht alles in unserer Macht steht und weil wir nicht alles kontrollieren können. So kontrolliert wir auch sind und versuchen alles zu leiten und zu lenken. Ja, aber ich glaube, genau das ist es eben, das, was du sagst, wir sind eben doch die Schöpfer unseres Lebens oder die Lenker unseres Lebens. Aber nicht so, wie wir es bisher immer interpretiert haben, dass wir gesagt haben, mit dem Verstand. Also ich dominiere jemanden und ich lenke ihn dadurch, dass ich ihm Vorgaben gebe, sondern ich bin für mich persönlich verantwortlich. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich muss schauen, dass ich in mir alles aufgeräumt habe, bevor ich nach außen schaue und schaue, oder kritisiere, was im Außen falsch ist. Nur wenn ich in mir selber aufgeräumt habe, wenn ich in mir Frieden geschaffen habe, dann kann ich auch im Außen Frieden erschaffen, im übertragenen Sinne, weil wir ja sozusagen auch mit allem verbunden sind, in Resonanz gehen. Also ich sende ja auch etwas aus. Also da kommen wir dann jetzt schon wieder in die Richtung Quantenphysik und ja, wir sind ja elektromagnetische Wesen. Ja, wir haben alle ein Feld um uns herum. Das ist ja auch inzwischen messbar. Ja? Rupert Sheldrake hat das morphogenetische Feld angeführt. Oder da gab es einen Harold Burr, der hat herausgefunden, dass um alles, was lebt, ein elektrisches Feld ist. Der hat herausgefunden, dass jedes Samenkorn ein elektromagnetisches Feld hat, was in der Form ist wie die spätere Pflanze. Oder die Kaulquappe hat ein elektromagnetisches Feld in der Form des fertigen Frosches. Ja? Also wir haben alle ein Feld, in das wir hineinwachsen. Aber mit dem wir auch natürlich senden und empfangen können. Ja, also wir können damit unser Umfeld auch beeinflussen und wir können Schwingungen produzieren oder auch nicht produzieren oder höhere Schwingungen produzieren, indem wir zum Beispiel, das wissen wir alle, dass die Herzenergie praktisch die höchste Energie ist, die wir aussenden können. Das heißt, wenn wir Dinge machen, mit denen wir in der Herzenergie ankommen, also wenn wir Dinge machen, die wir mit Liebe machen, die uns Freude macht, dann senden wir was ganz anderes aus und damit interagieren wir natürlich auch mit den Feldern von allem, was um uns herum ist. Insofern können wir schon auch der Schöpfer unseres Lebens sein, denn es gibt ja auch diese Aussage, Gedanken erschaffen Materie, also das, was ich denke, ja, positives Denken, das verändert eben auch mein Umfeld. Ja, ja es ist so. Ne? Also da gibt es schon auch Gesetzmäßigkeiten, universelle Gesetzmäßigkeiten, die das auch immer wieder bestätigen. Ja? Also würdest du dann sagen, dass man da einfach, also so wie ich das aufnehme, ist das dann auf jeden Fall eine Differenzierung zwischen dem Ziel und der Reise. Ja. Also du bewegst dich auf einer fast schon vorgegebenen Reise oder ein bisschen vorprogrammiert, aber eben auf dem Weg dahin kann man eben lenken oder wie man diese Reise bestreitet, beeinflusst man eben durch die Gedanken und durch das Tun, durch auch teilweise den Verstand. Und also wenn du das mit dem elektromagnetischen Feld sagst, dann denke ich direkt eigentlich eher, okay, ist die Kaukörper ist Frosch, das ist ein Leben. Nur wenn das ja sozusagen in diesem Leben für mich jetzt schon vorprogrammiert ist, ist es für das Leben oder ist es für den Seelenplan? Ja, das ist ja nur die äußere Form, die Gestalt sozusagen. Das ist ja nicht das Leben. Ja? Das ist ja nur die Form, die praktisch daraus entsteht. Das Leben ist ja ein Weg. Also das ist ja nicht in dieser Form fest programmiert. Ja? Sondern ich glaube schon, das, was du eben gesagt hast, das ist schon wirklich so. Also es gibt die Reise und es gibt das Ziel. Aber es ist eben nicht das Ziel, dass wir uns mit unserem Verstand aussuchen, ja, nicht das Ziel, dass wir uns mit 18 setzen, ich werde mal das und das und ich will das und das und das in meinem Leben erreichen, sondern ich glaube, es ist wirklich das Ziel, was dahinter steckt, was wir eben herausfinden müssen. Das ist unser Seelenweg, mehr oder weniger, ja, denn das ist es, was sozusagen vorprogrammiert ist. Wir müssen irgendwann ankommen. Also jede Seele hat eine andere Aufgabe. Also ich habe jetzt gerade eben einen ganz guten Kurs gehört, Videokurs, da ging es eben auch darum, welches Karma verschiedene Menschen haben. Ja? Und das wurde zugeordnet zu verschiedenen Berufen. Ja? Also was begleitet mich sozusagen auch auf den ganzen Inkarnationen? Und es ist so, dass man immer nur ein Thema mitbringt. Also es ist nicht so, dass ich in diesem Leben das Karma aufzulösen habe und im nächsten das, sondern es gibt ein Thema, was wir haben. Und zum Beispiel ist es bei Menschen, die in Heilberufen arbeiten, wie bei mir, ist es das Thema Heilung. Ist das, was wir... Also das, was wir sozusagen erarbeiten müssen in unterschiedlichen Inkarnationen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und dazu gehören natürlich Leben, in denen man vielleicht keine Heilung gebracht hat, sondern genau das Gegenteil von Heilung gebracht hat. Ja? Aber auch Erfahrungen, wo man selber keine Heilung erfahren hat, also Inkarnationen, in denen man Krankheiten hatte oder... ja. Oder auch Inkarnationen, in denen man als Heiler unterwegs war, in allen möglichen Stufen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten, wie man heilen konnte in den Jahrtausenden. So, was wir noch nie in einem Gespräch hatten, haben wir jetzt in diesem Gespräch, nämlich, dass ständig der Bildschirm einfriert und ich weiß gar nicht, so oft werde ich dieses Interview schneiden müssen wie noch keins vorher. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man einen Kongress zum Thema Göttlichkeit macht, dass man genau diesen Prüfungen ausgesetzt wird und es einfach annimmt und hinnimmt, so wie es ist. Also ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich immer wieder schneiden muss in diesem Gespräch, aber es ist nun mal so. Ja, also, ich stelle mich deiner letzten Frage, Laura. Genau, wir hatten ja jetzt gerade über Seelenweg nochmal gesprochen und Ziel und Reise. Ja. Auf deiner Reise, die du jetzt eben begonnen hast und jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit bestreitest, die 20 wunderbaren Frauen, mit denen du Interviews geführt hast, die hast du ja auch gefragt nach ihrer Definition von Göttlichkeit. Hat sich dadurch was in deiner Wahrnehmung, in deiner Perzeption, also von Göttlichkeit und in deiner Definition von Göttlichkeit verändert? Das ist natürlich auch interessant. Also natürlich habe ich unheimlich viele Informationen erhalten, ja. Und es hat sich mein Blickwinkel erweitert, auf jeden Fall. Aber letztendlich vom Gefühl her, ist es eigentlich nicht großartig was anderes, sondern das, was ich schon immer als etwas, also ich habe es nicht göttlich benannt, aber im Fluss des Lebens sein, möchte ich fast dazu sagen. So, das habe ich schon immer gespürt, wenn man sich verbunden fühlt und wenn man sich selber treu ist. Also wirklich, wenn man sich selber folgt. Also das ist ja auch, dieser Name ist zum Beispiel auch einfach so gekommen. Das war jetzt auch nichts, wo ich tagelang drüber gebrütet habe, sondern das kam einfach. Und ich glaube, das ist es wirklich, was zu einem göttlichen Leben dazu gehört. Rauszufinden, was mein Weg ist und dem zu folgen. Nicht dem Ego zu folgen, also nicht irgendeinen egoistischen Weg zu verfolgen, sondern wirklich die Lebensaufgabe zu finden, den Seelenweg zu finden oder wie man es auch ausdrücken möchte. Oder wie du gesagt hast, in dieser Karma-Reise, die dass jede Inkarnation dann eigentlich nur ein Thema hat, aufzuarbeiten. Und ja, genau. Erfahrungen zu sammeln für ein Thema und diese Erfahrungen möglichst eben aus allen Perspektiven. Denn das ist eben das, was wir haben, also das beste Instrument, was wir als Menschen haben, ist eben unser Körper. Und unser Körper schenkt uns die Fähigkeit, Gefühle zu haben, zu spüren, zu tasten, zu sehen, zu hören, zu schmecken. All das ist eben ja nur in einem menschlichen Körper möglich. Und das ist so ein tolles Geschenk. Und nur in diesem Körper können wir diese Erfahrungen eben als Seele machen. Und wenn man es dann mal aus diesem Blickwinkel betrachtet, versöhnt man sich, glaube ich, auch sehr mit Herausforderungen in seinem Leben. Also jeder von uns hat ja immer wieder diese Punkte im Leben, wo er sagt, warum passiert mir das? Oder warum muss ich das erleben oder so? Aber ich glaube, genau darum geht es, sich zu versöhnen und Frieden zu schaffen in sich selber oder mit sich selber und dankbar zu sein für die Erfahrungen, die man eben in diesem Körper sammeln kann. Das ist auf jeden Fall eine gute und schöne und befriedigende Antwort. Okay, gut. Ich bin sehr, sehr gespannt, dann die Interviews von den anderen Frauen auch zu hören und dann genau. Zu sehen, was dann in deiner Antwort widerspiegelt. Genau, ja. Es ist auf jeden Fall sehr individuell und sehr vielfältig, wie sich die Göttlichkeit zeigt, aber letztendlich geht es immer um dieses ja, Verbundensein, sich selber treu sein, seinen Weg finden. Ich glaube, das ist wirklich diese Umschreibung des Begriffes. Okay. Und jetzt zu allerletzt. Ich weiß nicht, ob du den anderen Frauen auch die Frage gestellt hast, ob sie sich denn dann eben selbst auch wirklich als Göttinnen bezeichnen würden. Also das ist eben ein Wort, mit dem viele Probleme hatten. Viele. Also es gab ja auch... Ja, genau so wie man irgendwie mit Gott dann die Religion verbindet. Bei Göttin denke ich eher an griechische Mythologie. Genau. Und einfach wunderschöne Amazonen. Und genau. Mächtig. Genau. Das ist genau. Ja, das ist ein Punkt, der wirklich schwierig war. Also es gab im Vorfeld des Kongresses einige, die gesagt haben, wir machen da nicht mit wegen des Namens. Also ich habe auch Absagen bekommen, die gesagt haben, also sorry, ich fühle mich nicht als Göttin, ich kann da nicht mitmachen. Auch wenn ich erklärt habe, es geht nicht darum, dich praktisch in eine erhabene Position zu setzen, sondern es geht um die Göttlichkeit, haben trotzdem einige abgesagt. Und dann gab es ja auch eine, die mit mir Gespräche geführt hat, die liebe Samar, die auch ein wunderbares Gespräch mit mir hatte. Also das war einfach ein tolles Gespräch, die aber dann auch gesagt hat, nee, bitte nimm mich von der Seite. Ich kann nicht auf einer Seite stehen, wo es um Göttin geht, weil sie eben Muslimin ist und sie sagt, das kann ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren. Aber sie hat netterweise zugestimmt, dass ich das Video oder das Interview veröffentliche auf meinem Blog. Also da ist es auch für alle zu sehen. Es ist nicht verloren, weil sie wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen gesagt hat. Aber das ist schon wirklich ein Problem gewesen. Und auch viele von von meinen Sprecherinnen haben gesagt, ich bin doch gar keine Göttin. Also was soll ich denn dazu sagen? Und immer wenn ich dann erklärt habe, okay, es geht mehr um dieses Göttliche im Alltag, dann haben sie gesagt, okay, damit kann ich eher was anfangen. Und ja, aber ich glaube wirklich, also es geht um diese innere Göttin. Ja, es geht nicht um dieses äußere Bild, was du eben beschrieben hast aus der griechischen Mythologie. Ja, eine göttliche in jedem von uns. Genau, diese innere Göttin in mir. Also ja? Hast du quasi auch Männer interviewen können und es ja. wäre trotzdem Göttinnen im Alltag gegangen, weil eben genau. in jeder Kleidung steckt eben auch die Göttin. Genau. Hätte ich machen können, nur zum Beginn des Kongresses wusste ich das eben noch nicht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich durch den Kongress erst selber gelernt habe. Das heißt, wenn es einen Anschlusskongress geben sollte, dann können durchaus Männer dabei sein, weil eben wirklich in uns allen die innere Göttin, aber auch der innere Gott wohnt. Also ne, es ist einfach beides da. Ja. Genau. Ja. Gut. Habe ich deine Fragen, habe ich alles beantwortet, was du wissen wolltest? Hast du. Super, okay. Dann danke ich dir, meine Liebe. Ja, gerne. und bei euch möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei geblieben seid, auch wenn dieses Interview einige, Unterbrechungen hatte, die ich jetzt hoffentlich einigermaßen zusammenschneiden kann, aber dennoch seht es mir nach, dass es vielleicht etwas rumpelig war. Das gehört zur Göttlichkeit wohl auch dazu. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt euch inspiriert gefühlt und es war für euch etwas dabei, womit ihr in Resonanz gehen konntet. Ja, nochmal vielen, vielen Dank, meine Liebe. Hat Spaß gemacht. Tschüss.